Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 16, Vers 7 bis 8. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Gott segne dieses Wort. Immer da. Und hier in diesem Psalm 16, also Davids Psalm, lernen wir, wie Davids Herz Gott zugewandt ist und er ja auch als reuiger Sünder bekennt und Gott lobt. Ja, hier, denn sein Herz erkennt, dass Gott immer an seiner Seite ist. Also es ist immer da. Und das soll uns also Mut machen. Es ist etwas, wenn ihr in die Psalme geht, ins Psalter, vor allem die Psalme Davids, also die David zugeordnet sind, König David und auch bevor er König wurde, da ist wirklich seine Herzenswahrnehmung, seine Herzensangelegenheit Gott gegenüber immer wunderbar beschrieben. Und das macht uns auch Mut heute. Wir, die wir auch zu Gott zugewandt sind als reuige Sünder und zu Christus kommen. Und was nun entscheidend ist, ist, dass wir nicht mutlos sein brauchen, denn wir, die wir zu Christus kommen, das ist eine Herzensangelegenheit. Und Christus spricht uns ins Herz, als die wir zu ihm als reuige Sünder kommen, und hilft uns in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und oftmals ist es auch so, dass wir auch wirklich bewusst sind, dass er bei uns ist. Also nicht nur, das sind nicht nur Emotionen oder Hoffnung, vielleicht ist Christus da. Nein, wir haben eine Gewissheit, dass Christus da ist und immer da ist. Und wir halten uns dann auch an seine Versprechen, dass er immer bei uns sein wird, wir, die wir als reuige Sünder zu ihm kommen, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen, und er hilft uns da auch bei, dass er immer da ist. Also egal, wie nun die Situation ist, wenn wir Kummer und Sorgen haben. Es ist ja auch oft so, dass wir zu Christus kommen oder überhaupt mit Christus eine Beziehung eingehen, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen. Also an wen sollen wir uns wenden? Und so haben wir also den Schöpfer des Universums hier, der uns Menschen geschaffen hat, das Universum geschaffen hat. Ja, sogar all das durch sein Wort in die Entstehung gesprochen hat. Das ist unser Jesus Christus. Und das ist auch nur in der Bibel so dargestellt. Und wir haben also, wie gesagt, die absolute Wahrheit in und durch Christus. Und jedes Versprechen, das Christus gemacht hat, ist vollzogen worden und auch vollstanden worden. Einige Versprechen, vor allem das zweite, dass er das zweite Mal zurückkehrt, das steht noch aus, aber wir nehmen ihn bei seinem Worte. Alle anderen Versprechen, die er uns gemacht hat, sind vollstanden gekommen. So zum Beispiel seine Auferstehung. Ja, er hat also gesagt, bevor er gekreuzigt wurde, dass ihm das passieren würde, aber auch, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. Und das ist nirgendwo anders. Die Auferstehung, die Wiederauferstehung, dass Christus wieder auferstanden ist, ist nirgendwo anders in der Menschheitsgeschichte geschehen, wird auch nirgendwo anders so passieren. Und die Auferstehung ist das, was eben das Christentum von allen anderen Ideen und wie Gott ist oder wie das Universum funktioniert, nur in der Bibel festgehalten. Und ja, das ist etwas, was wir wahrnehmen wollen, solange noch Zeit ist. Und ja, dafür beten wir auch, dass alle Menschen zu Christus kommen. Er ist immer da, für uns auch, also von jetzt bis in alle Ewigkeit, die wir eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Und das ist eben auch unsere Arbeit, Aufgabe, anderen Menschen von Christus zu erzählen. Und dass andere Menschen zu ihm kommen als reuige Sünder, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit dafür. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du immer da bist für uns, die wir zu dir kommen und als Rollgesünder zu dir kommen, eine persönliche Beziehung mit dir eingehen. Und wir beten für alle Menschen, dass sie zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Wenn du wiederkehrst, kehrst du wieder und wir, die wir als Gläubige, als Reugesünder eine persönliche Beziehung mit dir haben, sind dann mit dir in aller Ewigkeit vereint. Und alle Menschen, die dich verneint haben oder nicht anerkannt haben als Gott, sind dann in der ewigen Verdammnis, als ewiges Dasein verdammt. Und das wollen wir nicht, das beten wir, deswegen beten wir, dass alle zu dir kommen und dass andere Menschen, dass alle Menschen zu dir kommen. Das ist unser Gebet. Wir danken dir, Jesus, für dein Wort und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.